Kapitel 35. Lokale Präpositionen. Beispiel 1. Ich bin im Kino. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Beispiel 2. Ich fahre nach Wien. Wohin fährst du? Wohin fährst du? Wohin fährst du? Und jetzt sie. Ich bin im Kino. Wo bist du? Ich fahre nach Wien. Wohin fährst du? Ich komme vom Arzt. Woher kommst du? Ich bin am Strand. Wo bist du? Ich bin im Supermarkt. Wo bist du? Ich gehe zum Friseur. Wohin gehst du? Ich komme aus der Disco. Woher kommst du? Ich fahre in die USA. Wohin fährst du? Ich bin bei Alter. Wo bist du?